Deutschlandfunk. Das Feature. Gut. Da machen wir einen Umweg, okay? Ja. Ha. Eigentlich sollten wir nach links abbiegen, aber wir biegen rechts ab und machen einen Abstecher. Am Wochenende geht da die Post ab. Ist viel los. Da sind die Gebäude von Hashitat. Aber das Gelände ist riesig. Ja, das ist nur am Rande. Ha. Hashitat in der südchinesischen Provinz Guangdong. Ein Dorf zwischen einem künstlich angelegten See und einem steil aufragenden Berg. Ja, da steht Firma die A, das heißt staatliche touristische Attraktion. Diese Gegend wird zu einer sehr guten Stufe eingestuft als Sehenswürdigkeit. Da unten die größeren Schriften lauten Mimetus, Hashitat oder Hallstatt. Der Ort Hallstatt am Hallstätter See in Österreich ist Weltkulturerbe. Ein idyllisches Bergdorf im Salzkammergut. 2012 wurde hier im Distrikt Bolao, nahe der 3,5 Millionen Einwohner zählenden Stadt Huizhou, eine Kopie des Ortes errichtet. Als Attraktion eines Immobilienprojektes, im seitenverkehrten Grundriss. Typisch chinesisch, hieß es abfällig in Zeitungsberichten. Die kopieren einfach alles. Die Hallstätter beklagten sich. Chinesen hätten heimlich ihr Dorf vermessen und geistiges Eigentum gestohlen. Eine ziemlich weite Reise nach Europa. Oder wie es sich in einer Kopie lebt. Ein Feature von Tim Staffel. Wir stehen am Ticketschalter für Touristen und blicken auf die Reihenhäuser, die zum Verkauf stehen. Lee ist mein Begleiter und übersetzt für mich. Also ich heiße Li Zheng. Li ist mein Nachname und Zheng ist mein Vorname. Und ich komme aus der Stadt Taiyuan, der Provinz Shanxi. Ich arbeite in Peking als Radiosprecher und Übersetzer. Wir stehen jetzt vor der Brücke 8632. Wofür steht denn diese Zahl? Die Zahl ist die Distanz zwischen Hallstatt in Österreich und Mimetus Hashitat. Ja, angeblich soll diese Brücke zu Freiheit und Romantik führen. Am Ufer des Sees ist eine Motorjacht gestrandet. Auf dem Bug lässt sich ein Hochzeitspaar fotografieren. Die Brücke führt auf den Kirchplatz. In einer Endlosschleife läuft klassische Musik. Im hinteren Teil der Kirche befindet sich der Verkaufsraum von Min Metal. Lee kommt sofort mit einer der Angestellten ins Gespräch. Sie zeigt mit einem Laserpointer auf die Miniaturmodelle der Häuser, die zum Verkauf stehen. Zuerst hat die Frau erzählt, dass die Verkehrsverbindung sehr günstig ist. Diese Gegend ist auch mit U-Bahn-Netz verbunden. Die nächste Station ist mit dem Auto 10 Minuten entfernt. Und eine andere nächstgelegene Station ist geplant. Hier werden vor allem Mehrfamilienhäuser verkauft. Jede Villa hat 3 oder 4 Etagen mit Garten, mit Dachterrasse, alles Mögliche. Kannst du mich kurz aufklären, worüber ihr sprecht? Also ich habe gesagt, dass deine Frau möchte eine Wohnung hier kaufen und da sie sehr beschäftigt ist, muss man halt die Führung aufnehmen und ihr nachher erklären. Wir werden eines der kleinen Häuser ansehen, die ungefähr 150 Quadratmeter ist, mit einem Preis von ungefähr 2,3 Millionen Yuan. Schauen wir mal. 2,3 Millionen Yuan entsprechen in etwa 325.000 Euro. Ein Ehepaar, potenzielle Käufer im mittleren Alter, wartet mit uns auf den Elektrobus, der uns zu den Musterhäusern bringen soll. Gut, dass noch andere Käufer gibt. Ja, genau. Also wir gehen jetzt zusammen zu so einem Haus. Zu einem Vorführhaus. Genau. Die seriellen Reihenhäuser unterscheiden sich nur durch die blau, gelb oder weiß gestrichenen Fassaden voneinander. Der eklektizistische Baustil erinnert an Österreich, ebenso an Baden-Württemberg oder Thüringen. Auf der ersten Etage ist ein Wohnzimmer, Küche und Bad. Dieses Haus hat keinen Keller, aber ein anderes Haus hat noch Keller, aber dafür ist das Haus teurer. Der Keller ist ungefähr 55 Quadratmeter. Da ganz oben auf der dritten Etage ist das Hauptschlafzimmer. An der Treppe aus Beton ist noch kein Geländer angebracht. Das Haus an sich gefällt mir sehr gut. Ich könnte auch so ein Haus kaufen. Die Frau sagt, dass der Garten zu klein sei. Die Verkäuferin sagt, je größer das Haus ist, desto größer der Garten. Aber für mich ist der Garten schon groß. Wir blicken auf ein ca. 12 Quadratmeter großes, umzäuntes Stück Rasen. Die potenzielle Käuferin hat sich eine große Gucci-Sonnenbrille aufgesetzt. Ihr Mann schlappt in einem Poloshirt von Adidas und Jogginghose hinter ihr her. Der Mann hat eine Etat von 2,3 Millionen. Ja, ist ein bisschen weniger als das billigste Haus hier. Zurück im Dorf fragt Lee das Ehepaar, ob sie sich einen Kauf vorstellen können. Der Mann und die Frau, die arbeiten in Shenzhen und haben dort eine 50 Quadratmeter große Wohnung, die 2,2 Millionen wert ist. Aber die haben neben dieser noch zwei, drei andere Wohnungen, jeweils im Umland. Und nach 7 oder 8 Jahren, wenn man pensioniert ist, dann kann man hier wohnen. Also so ein Leben im Rentenalter können Sie sich schon vorstellen. Vor einem Kiosk mit chinesischem Fastfood bekommt Li ein Gespräch von drei Frauen mit. Sie machen sich ebenfalls Gedanken darüber, wie sie im Alter leben wollen. Meine Freundin hat gerade ein Thema angestoßen, dass man vielleicht in der Gruppe zusammen den Rest des Lebens verbringen. Man legt immer noch großen Wert auf die Nachbarschaft. Ein chinesischer Spruch lautet, die Nachbarschaft ist besser als Verwandten, die in der Ferne lebt. Und die Frau hat gesagt, vielleicht könnte man so ein Gemeinschaftsviertel finden. Und wenn was passiert, kann man gegenseitig helfen. Oder wenn man treffen möchte, einfach vorbeikommen. Habe ich dann gefragt, können Sie Hallstatt vorstellen? Nein, die Häuser sind mir zu teuer. Die können wir leider nicht leisten. Die Häuser sind schön zu gucken, aber zum Wohnen würde ich eher chinesische, idyllische Wohnhäuser wählen. Und sie sagt, sie hätte eine Wohnung gebraucht, wo man einfach um die Ecke zum Friseursalon geht oder zum Einkaufen. Aber das alles fehlt hier noch. Und die Frau sagt, es fehlt hier einfach Anwohner. Früher hat man in dem viereckigen Wohnhof gelebt mit Verwandten. Das muss bei uns nicht so sein, aber gute Freunde sollen zusammenleben können. Das ist unser Wunsch. Meine Eltern haben auch so Gedanken darüber gemacht, wie die drei Frauen. Die haben uns gesagt, wir gehen ins Altersheim, wenn es soweit ist. Und ich habe gesagt, auf keinen Fall. Ihr dürft nicht ins Altersheim. Ich und meine Frau haben uns lebensversichert. Bei meinen Eltern ist das leider nicht mehr möglich. Aber im Notfall können wir auch unsere Eigentumswohnung verkaufen. Ja. Also du würdest aufhören zu arbeiten, du würdest möglicherweise deine Wohnung verkaufen, um deine Eltern zu Hause zu pflegen. Ja, was kann man da sonst machen? Lee macht mich auf einen Ausländer aufmerksam, der eine Kiste durchs Dorf trägt. Lee will ihm folgen, aber plötzlich ist er verschwunden. Am Marktplatz taucht er wieder auf. Der Grund, warum ich eigentlich hier bin. Wenn Sie etwas in Guangzhou machen, Hongkong, Shenzhen, hat das sehr wenig Resonanz heutzutage, weil da passiert alles. Burg lebt seit 25 Jahren in China und ist unter anderem Betreiber einer Galerie in Hashitat, in der er seine Bilder verkauft. Dieses Hallstattdorf ist natürlich bekannt in Deutschland, Europa, wegen seiner komischen Kopie. Und es gehört auch zu Minmetal, das ist die größte Stahlfirma in China. Und für dies ist es ein Repräsentationsobjekt, eigentlich eine Investition für Real Estate. Aber wenn ich hier etwas mache, habe ich den Namen und es erweckt viel mehr Aufmerksamkeit als in ganz Südchina. Und für Sie, was bedeutet der Begriff Heimat? Also Heimat beinhaltet sich eigentlich das Gefühl von Sicherheit, von Wärme, wie ein Hafen. Für mich ist heute China dasselbe, als wenn ich da um die Ecke gehe. Um die Ecke, da kann ich mein Bier kaufen und da kann ich zugucken, wie die Kinder groß werden. Das ist für mich heutzutage absolut das Gleiche. Also das ist für mich wie ein Zusammenwuchs. Ich sehe da keinerlei Differenz mehr. Ja? Übrigens, mein Name ist Burkhard Eiswald, fällt mir gerade ein. Burk hat seine Haare zweifach gefärbt. Oben pechschwarz, darunter weinrot. Ich träume ja nun immer davon, meine eigene Maltechnik oder meinen eigenen Malstil breiter zu machen. Und wir haben in Bolao 4 oder 5 große Art Colleges. Nur dieses chinesische Art College, die lernen alle das Gleiche. Das ist natürlich wieder, die lernen die Technik, aber nicht die Kreativität. Und die ist sehr, das ist fantastisch. Ich habe früher meine Bilder kopieren lassen, da war ich völlig baff. Aber der Begriff Shanzai, den kennen Sie ja bestimmt auch, das ist doch eine sehr kreative und eigentlich auch eine sehr zeitgemäße Form von Kreativität und Produktivität. Also wenn man ein Original nimmt und es nachbaut, aber modifiziert zum Beispiel, indem man es den Bedürfnissen des Users anpasst, indem man mit den Namen spielt, also man tut nicht so, als würde man das Original haben. Man ist in der Lage, viel schneller als die Originalproduzenten zu reagieren auf Erneuerungen. Ist das nicht eine Form von Kreativität? Das ist eine Form von chinesischem Spielen. Dann ist das kreativ, oder nicht? Ja, wenn die je was erfunden haben, dann haben sie es beim Spielen erfunden. Der Chinese sucht nicht. Er verbessert, er ist sehr gut im Design, im Kreieren und er verbessert es in seine Richtung. Sie werden hier kein einziges Haus erleben, was tatsächlich eine echte Kopie ist. Vielleicht sollte ich Ihnen mal unser Mobiliar zeigen in dem Marktwickinghaus. Das ist ein ganz neuer chinesischer Stil. Wir witzeln immer rüber, ist chinesisches Barock. Es ist aber nicht kitschig. Nein, die Chinesen verfeinern es oder schneiden weg, was sie nicht brauchen und genießen das. Sonntagmorgen. Li Wei, der Dekan des Fachbereichs Architektur an der Huizhou University, führt über den Campus. Wir stehen jetzt in dem Pavillon und vor uns ist diese Tafel Fenghu Shuyuan, das heißt Lehranstalt am Fenghusee. Dieser Fenghu ist der ursprüngliche Sitz von unserer Universität seit der Song-Dynastie. Also schon eine sehr lange Geschichte. Jetzt haben wir einen neuen Sitz hier und dann hat man dieses Marmortor 1:1 Kopie gemacht und hier wieder neu aufgestellt. Leider hat man das alte Marmortor schon abgerissen, ist nur diese Tafel geblieben. Gehen wir weiter? Ja. Zum Beispiel hier, das Gebäude ist für kulturellen Austausch mit dem Ausland vorgesehen, aber von der Außenfassade her können Sie auch feststellen, dass es eine Nachahmung des Bauhauses ist. Ja. Hier ist ein gutes Beispiel. Abgesehen von dem Pavillon auf dem Dach ist das Gebäude auch eine Nachahmung eines berühmten Werks von einem japanischen Architekten. Nur haben die Chinesen ein Pavillon extra aufgesetzt, aber abgesehen davon ist das auch eine Nachahmung. In einem Aufenthaltsraum für Studenten erläutert Li Wei die chinesischen Begrifflichkeiten für Kopien. Was Fujipin bedeutet, ist 1 zu 1 Kopie, also Reproduktion. Und Fan Zhipin ist nicht originalgetreu. Man kann die Ähnlichkeit sehen, man kann nachahmen oder verfälschen, aber man kann deutlich den Unterschied zu dem Original erkennen. Was Shenzhai betrifft, bin ich der Meinung, dass dieser Begriff eher abwertend ist. Erstens, Plagiat. Das heißt, man macht Shenzhai ohne Erlaubnis des Schöpfers. Zweitens, Show. Das heißt, man nutzt dieses Werk, um zu einem besonderen Effekt zu gelangen. 所以讲呢，我昨天晚上想了一下哦，就总结了三条山寨它的特征。 Drittens ist das gegen den allgemeinen Verstand. Ja. Glauben Sie, dass in Zukunft weiter europäische Architektur die chinesische beeinflussen wird oder entwickelt die chinesische Architektur eine eigene Sprache? Was sind die Visionen? 因为现在是一个全球的时代，中国是不可避免的受到 Meine Vision für die chinesische Architektur ist, wir befinden uns jetzt in dem Globalisierungsprozess. Das heißt, man lernt immer noch eifrig von den Erfahrungen der europäischen und amerikanischen Kollegen. Wir sind immer noch rückständig. Wir müssen nicht nur das Konzept, die Technik, aber auch noch den Lebensstil im Westen lernen. Aber während des Lernprozesses soll man kein allzu großes Besorgnis machen, weil man kann Cola trinken und Burger essen, aber die Chinesen werden nicht Amerikaner. Das Gleiche gilt auch für chinesische Architekten. Man kann hier im Land Gebäude entwerfen und die chinesische Besonderheit behalten. Im Wohnheim der Architekturstudenten treffen wir zwei Schüler, Li Beis. Ich würde Mathematik und Philosophie in mein Werk integrieren, aber wie ich das umsetzen soll, weiß ich selber auch nicht. Das schaffen nur die Eliten. Xu Wang studiert im vierten Semester. Er hat sein Basecap tief in die Stirn gezogen und trägt trotz der Hitze einen schwarzen Wollpulli. Ich frage ihn nach seinem Traumhaus. Ich würde so ein chinesisches Haus bauen, das naturnah ist. Das heißt, mit moderner Technik die Tradition ausdrücken. Ich persönlich liebe Religion. Zum Beispiel buddhistische Bauwerke, deren Schöpfer haben sehr hohes Niveau, also dieses spirituelle Level ist sehr hoch. Solche Voraussetzungen schaffen gute Bauwerke. Im Moment ist die Gesellschaft leider hektisch und oberflächlich. Man legt keinen großen Wert auf die Tradition. Deshalb ist die westliche Kultur die Kultur der Bewegung, aber die chinesische Traditionskultur ist die Kunst der Stille. Sein Freund siedelt sein Traumhaus im Rücken eines Berges, am Ufer eines Flusses an. Es soll auf jeden Fall modern aussehen. Flaches Dach mit Begrünung und darauf kann man Party machen. Ich stamme aus Chaoshan-Gebiet. Dort legt man großen Wert auf die Nachbarschaft. Wenn man sich langweilt oder Freizeit hat, kann man mit dem Nachbarn Meinungen austauschen. Ohne Nachbar könnte es auch keine Partys geben. Früher habe ich mir gedacht, dass so ein Haus auch Unterkunft für meine Eltern sein. Aber jetzt würde ich nur alleine, also mit meiner eigenen kleinen Familie dort wohnen. Kannst du dir vorstellen, warum die Eltern jetzt nicht mehr mit im Traumhaus leben sollen? Ja, das war für mich selbstverständlich und nachvollziehbar. Genauso ist es mir auch ergangen, weil chinesische Kinder leben im Elternhaus bis zur Uni und endlich hat man die Freiheit, selbst zu entscheiden und man möchte diese Freiheit oder diesen Abstand zu den Eltern einfach genießen, aber man ändert sich. Und zum Beispiel, wenn man verheiratet ist und ein Kind hat, dann ist dieser Familienverbund wieder wahrzunehmen. Und ich bin mir schon sicher, dass der Junge noch in seiner Einstellung ändern wird. Huizhou am Abend. Wir gehen zu Fuß durch die Gassen der Altstadt. Kioske, Gewürzhandlungen, Fleischereien und Restaurants reihen sich aneinander. Vor einem Friseurladen steht ein Käfig mit drei verängstigten weißen Kaninchen darin. Darauf steht ein Käfig mit zwei Schlangen. Central Business District. Burg will uns eine ständige Ausstellung im Hotel Kempinski zeigen. Wenn nachgefragt wird, könnte ich die auch verkaufen, aber dann müsste ich sie neu malen. In verschiedenen Formaten hängen die polychromen Bilder in einem Foyer im ersten Stock, das man über eine Rolltreppe erreicht. Dann kopierst du dich quasi selber. Das ist für einen Künstler fast unmöglich. Um mich selbst zu kopieren, habe ich ja meine Chinesen. Das ist doch die gute Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China, das sage ich doch immer. Ich glaube, kopieren kann eine Möglichkeit sein, sich zu erinnern und etwas zu bewahren. Derjenige, der kopiert, lernt sich zu erinnern und erschafft die Möglichkeit, anderen ein Erinnerungsbild zugänglich zu machen. Zurück in Hashitat. Am Eingang der Kopie des Seehotels Grüner Baum winkt Bumblebee, ein Autobot aus der Transformers-Reihe. Er dient als Maskottchen für eine Virtual-Reality-Ausstellung im Seehotel. Zimmer für Übernachtung gibt es dort nicht. Warum? Zum Ausflug ist hier ein guter Ort. Und am Wochenende bringen wir auch das Kind mit. Vor einer Seebühne spielen Touristen Karten oder Picknicken. Neben einem Brunnen ist eine Eisdiele. In der Hitze zerschmilzt das Softeis schneller, als die Kinder es essen können. Können Sie mir dann sagen, was Heimat für Sie bedeutet? Für mich ist die Heimat ein Ort zum Zurückziehen, nach der Arbeit, zum Wohnen. In der Heimat kann man mit der Familie treffen. Das ist die Heimat für mich. Also ich habe die Zeitungsberichte gelesen, dass hier man 1:1 Kopie gemacht hat zum Original. Ich war nicht im Original in Hashtag, aber als ich zum ersten Mal hier ankam, habe ich ein Gefühl, als ob ich in einer Märchenwelt gewesen wäre. Ein wenig Schatten finden die Besucher in einem Garten, der sich oberhalb der Seebühne den Hang entlang erstreckt. Hier gefällt mir sehr, weil hier so schön ist, aber ist zu klein. Also für mich, ich habe es mir größer vorgestellt. Die junge Frau steht in einem geblümten Sommerkleid auf einer Aussichtsplattform. Ihr Freund will sie gerade fotografieren. Also die Gebäude sehen schon europäisch aus für mich. Die Außenfassade ist europäisch, aber im Innenraum kann man kein europäisches Element feststellen. Waren Sie in dem Verkaufsraum? Ja, ich war kurz dort. Das sind nichts Besonderes. In normalen Haushalten in China könnte auch solche Möbel sein. Also der Begriff Heimat bedeutet für sie die eigene Heimat. Dort muss sie sich zurückziehen können und sich entspannen können. Und bis jetzt hat sie noch nie einen Ort, der ein Heimatgefühl vielleicht gesehen. Und hier definitiv auch nicht. Ich will in einem Kiosk Wasser kaufen. An einem der Tische sitzt Burg. Er scheint allgegenwärtig. Wir sprechen über die Entstehung von Hashitat. Das Ding ist finanziert durch Grund. Vor 7-8 Jahren war hier in Huizhou nichts. Und Huizhou ist wirklich ein Geheimtipp. Es ist ganz merkwürdig. Und wem gehörte der Grund und Boden, wo Hashitat steht? Der Grund gehörte dem Distrikt Bulao. gewählt wurde es, scheinbar wegen des Klimas und weil sie einen See brauchten und weil scheinbar der Grund damals auch sehr, sehr billig war. Das heißt, Minmetal hat natürlich da einen riesen Komplex kaufen können von der Stadt. Heutzutage weiß keiner genau mehr, wem Minmetal gehört. Ist natürlich ein Government-Betrieb, aber wie wir nun China kennen, sind irgendwelche Investments drin, aber ist eigentlich als staatlicher Betrieb. Die haben Milliardenprojekte totlaufen und aus irgendeinem Grund funktioniert das hier. Draußen wartet Li auf mich. Wir gehen zum See. Um den See herum führt ein Weg durch eine Parkanlage. Vorbei an weiteren Kaufobjekten. Soeben fertiggestellt. Vor einem der Bootstege zieht ein älterer Mann in mintgrüner Hose und mintgrüner Jacke einen Wasserschlauch hinter sich her. Ich bin der Gärtner. Ich war Bergbauarbeiter. Also seit 4 Jahren bin ich hier. Früher habe ich die Baugeräte gefahren, das war für mich leichter gewesen. Und jetzt ist die Arbeit härter. Deshalb gefällt mir die frühere Arbeit besser. Gefällt Ihnen das Dorf? Also mir gefällt diese Town nicht, weil ich kann den Preis nicht leisten. Auf der gegenüberliegenden Uferseite versteckt sich hinter Steinfruchteichen eine Ansammlung von Hütten, die nicht zum Dorf gehören. Das ist die typische provisorische Unterkunft in China für Wanderarbeiter oder Bauarbeiter. Die Gebäude sind einfach aus Blech. In unmittelbarer Nähe graben 3 Männer und 2 Frauen die steinige rote Erde um. Im Gegensatz zu dem Gärtner tragen sie keine mintgrünen Uniformen, dafür aber traditionelle Kegelhüte, um sich vor der Sonne zu schützen. Wir sind dafür verantwortlich, die Bäume anzupflanzen und das Gebiet zu begrünen. Und wo wohnen Sie? Wir wohnen genau in dem Dorf da drüben. Hier wohnen wir nicht. Wir sind wahrscheinlich Tagelöhner. Ja, etwa 2 Kilometer südwestlich von dem Minmetals-Projekt liegt ein Dorf, das Jimadi heißt. Wir laufen am Umspannwerk von Hashitat vorbei in Richtung des Dorfes, aus dem die Tagelöhner kommen. Angeblich gehört dem Dorf das Gelände vom Minmetals-Hallstatt-Town. Der Grund war Eigentum des Distrikts Bulao, zu dem auch Jimadi gehört. Bevor der staatseigene Konzern Minmetal Corporation dem Distrikt das Land abkaufte, haben die Bewohner dort Ackerbau und Forstwirtschaft betrieben. In den Straßen begegnet uns niemand. Wir landen vor einem kleinen Laden, der das Zentrum von Jimadi zu bilden scheint. Die Männer sind weg. Kinder und Frauen bleiben zurück. Vor dem kleinen privat betriebenen Supermarkt in Jimadi sitzt ein junger Mann in der Uniform des Sicherheitspersonals von Hashitat. Blaue Hose mit goldenen Streifen an den Seiten, schwarze klobige Schnürstiefel, weißes Hemd mit gelben Epauletten und auf dem Kopf ein Yankee-Soldatenhut. Wir sind gerade mit der Ladenbesitzerin ins Gespräch gekommen. Das haben wir erfahren, hier arbeiten einige für Minmetals. Der Junge zum Beispiel, der arbeitet da und wohnt hier um die Ecke im Wohnheim. Was für ein Wohnheim ist das? Für Mitarbeiter, die hier aus dem Dorf kommen. Also mehrere tausend Einwohner haben wir in diesem Dorf. Die Ladenbesitzerin sitzt hinter ihrem Tresen an der Kasse und blickt immer wieder zur Tür. Ein Mann im roten Poloshirt mit dickem Bauch und goldener Armbanduhr kommt herein, begrüßt die Frau, holt sich einen Stuhl, setzt sich zu ihr hinter den Tresen und bietet Zigaretten an. Das Land wurde 1998 schon beschlagnahmt. Da konnte man nur ganz wenig Schadenersatz bekommen. Also wenn man das nicht verkauft hätte, wäre uns besser gegangen. Der Mann hat gesagt, das Projekt hat doch die Wirtschaft des Dorfes nach vorne gepusht, aber die Frau hat gesagt, nur zum geringen Ausmaß. Zum Beispiel, wenn man dort Straßengeschäft machen würde, werden wir vertrieben. Was kann man davon haben? Eigentlich sollte die Regierung zum Beispiel dafür einsetzen, dass das Dorf auch davon hat. Aber bislang kann man nur die Wohnräume vermieten, aber mehr nicht. Der Mann packt seine Zigaretten ein und geht, ohne sich zu verabschieden. Ich war Reinigungskraft in Hashtag Town. In diesem Interview darf ich nicht so kritisch antworten, ansonsten kriege ich auch Ärger. Der Mann, der neben mir saß, der ist der Fahrer für den Chef von Mimetus. Als er da war, traue ich mir nicht zu sprechen. Ja, früher war ich Reinigungskraft, aber ich habe das aufgehört. Die Frau möchte nicht weitersprechen und bittet uns, das Mikrofon auszustellen. Wir wollen niemanden in Schwierigkeiten bringen, also bedanken wir uns und gehen zurück nach Hashitat. Burg will uns mit Christina, einer Freundin, bekannt machen. Sie ist die erste Bewohnerin von Hashitat, mit der wir sprechen können. Während wir auf Christina warten, versuchen wir auch, einen der Sicherheitsleute für ein Interview zu gewinnen. Ihr könnt auch gerne mit dem Typen reden. Das ist der Chef von der ganzen mühsamen Gruppe. Er hat keinen Bock. Nein, der ist schüchtern. Aber Mr. Unani, checken Sie, wo der Bongyo ist? Das ist der Chef. 他老外知道你找藤经理，你问他姓藤的。啊 ，Mr. Tan，Mr. Tan。 Er hat schon Angst und ja, die sind schüchtern. Und das andere, das ist eigentlich der Chef von der ganzen Gruppe, so ein halber Chef. Das ist aber völlig normal in China und beim Arbeitgeber, Chinese möchte nirgends involviert sein. Das erste Mal sind wir nur hergekommen, um es uns mal anzusehen. Christina und ihre Eltern wohnen in einem Haus oben am Berg. Je höher man wohnt, desto geachteter ist man. Der europäische Stil des Dorfes ist doch sehr anders als unsere chinesische Art. Aber meine Eltern mochten es dann so sehr, dass sie sich entschieden haben, hier ein Haus zu kaufen. Für mich ist es ein bisschen Zhangzhai. So sagen wir auf Chinesisch. Es ist eine Kopie, eine totale Kopie. Christina ist 26 und arbeitet als Managerin für ein Immobilienunternehmen im 23 Millionen Einwohner zählenden Shenzhen. Sie hat lange Haare, trägt schwarze Leggings, darüber einen weißen Pulli und eine Jeansjacke. Es ist ein schöner Ort, weil Chinesen den europäischen Stil so mögen. Hier denken sie, sie wären in einem anderen Land. Schlagbäume versperren die Straßen, die zu den Wohngebieten führen. Ein Wachmann fragt Christina nach ihrem Ausweis. Ja. He asked me for the car. Er hat mich nach meinem Ausweis gefragt, aber den habe ich in meinem Auto. Ich habe ihn gefragt, ob er mich nicht kennt, aber er hat Nein gesagt. Ich kann nicht jeden kennen, der hier lebt. Im Hobbyraum im Erdgeschoss spielen Christinas Eltern mit Freunden Dodi Shu, ein Kartenspiel. Außerdem gibt es dort noch eine Tischtennisplatte, eine große Leinwand und Videobeamer sowie eine gut ausgestattete Bar. Es ist ein vierstöckiges Haus und hat ungefähr 400 Quadratmeter. Und es ist mein Zuhause. Christina zeigt uns ein riesiges Wohnzimmer am ersten Stock. Ihre fünfjährige Tochter Shakira sieht sich dort einen Zeichentrickfilm auf dem Flachbildschirm an, der zugleich als Raumteiler dient. Christina bittet sie, den Ton auszuschalten. I have my own apartment. Ich lebe normalerweise in Shenzhen. Dort habe ich meine eigene Wohnung. Ich arbeite als Manager für eine Immobilienentwicklungsfirma. Ich verwalte die Finanzen der Leute und stelle Personal ein, das ich dann einarbeite. Außerdem leite ich das Motivationstraining an. Ich komme in den Ferien und am Wochenende her, wenn wir einfach mal entspannen wollen. Es ist für mich ein sehr friedlicher Ort. Es ist wirklich sehr ruhig, auch wenn viele Touristen das Dorf besichtigen. Shenzhen ist eine sehr laute Stadt. Die Leute dort arbeiten hart, sind angespannt, immer in Eile und erschöpft. Wer hatte die Idee, hier ein Haus in Hashitat zu kaufen? Eigentlich meine Eltern. Sie sind beide im Rentenalter und haben nicht die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen. Ich denke, sie sehnen sich nach einer Umgebung, die suggeriert, sie wären in einem anderen Land. Also sie mögen es sehr. Gehen ihre Eltern auch runter ins Dorf? Wenn so viele Touristen da sind, gehen sie nicht ins Dorf. Aber am Morgen, wenn noch alles geschlossen hat, gehen sie dort spazieren, aber nur, um etwas Bewegung zu haben. Manchmal gehen wir im Dorf etwas essen. Mein kleines Mädchen mag. Ja, sie mag das Eis hier. Aber wo gehen Sie zum Einkaufen hin? Wir bleiben hier nur ein oder zwei Tage. Also brauchen wir nicht viele Sachen und bringen oft alles mit. Manchmal grillen wir hier, gestern zum Beispiel. Und manchmal gehen wir in der Nähe essen. Kommen Sie auch allein nach Hashitat, wenn Ihre Eltern nicht da sind? Nein. Gibt es eine Nachbarschaft hier? Ja, fünf oder sechs Familien. Sie leben immer hier und kommen nicht wie wir nur am Wochenende. Die Europäer sind ja sehr stolz auf Originale. Ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen, dass dieses Dorf keine Geschichte hat. Aber im China dieser Jahre konzentrieren wir uns auf die Weiterentwicklung der Wirtschaft. Wir konzentrieren uns darauf, wie Dinge vorangetrieben werden können, besonders in der Immobilienentwicklung. Als ich das erste Mal hörte, dass Hashitat eine Kopie von einem europäischen Dorf ist, dachte ich, es wäre unaufrichtig. Eine billige Kopie. Mittlerweile denken die meisten Chinesen, dass Shanghai kein guter Weg ist. Aber vor einiger Zeit haben die Leute vielleicht noch gedacht, lasst uns kopieren. Das ist ein schneller Weg, um Ergebnisse zu erzielen, um Umsatz zu machen. Haben Sie davon gehört, dass viele hier in Hashitat Häuser als Spekulationsobjekte kaufen? Tatsächlich steigen die Preise. Aber ich denke, es ist keine gute Wahl, hier zu kaufen, wenn es einem nur um die Wertsteigerung geht. Dann sollte man lieber ein Haus in Shenzhen kaufen. Das ist ein besserer Weg. Aber Shenzhen ist so teuer. Vielleicht können es sich die Leute zwar leisten, ein Haus in Hashitat zu kaufen, aber nicht in Shenzhen. Ich arbeite in einer Immobilienentwicklungsfirma und weiß daher, wenn Sie Gewinn erzielen wollen, ist das keine gute Wahl. Totenfest. An diesem Feiertag ehren Chinesen ihre Toten, legen Blumen und Gegenstände, die den Verstorbenen gefielen, neben die Gräber. Burg hat uns auch einen Kontakt zu Boris Tan ermöglicht. Er ist einer der Initiatoren von Hashitat und für das Management zuständig. Doch die Verabredung für ein Interview gestaltet sich schwierig. Boris Tan hat gesagt, da dieses Unternehmen ein staatseigenes Unternehmen ist, gibt es ein bestimmtes Verfahren für Interviews. Er sagt, du bist freier Schriftsteller, aber wie kann man das beweisen? Man braucht halt solche Beweismittel. Er lässt uns auf jeden Fall auf sein Bescheid warten und dann schauen wir mal. Schließlich findet Boris doch noch Zeit und möchte sich mit uns in der Kirche treffen. Die Kirche haben wir auch das österreichische Original nachgeahmt. Hier ist die Stelle für Pressekonferenzen und Events und insbesondere für Hochzeiten. Es wird tatsächlich geheiratet hier in der Kirche. Nur zeremoniell, weil wir sind in China und dieses Christliche gibt es nicht. Dahinten. Boris führt durch den Verkaufsraum in einen Salon mit Ausblick auf den See. Hier haben sonst nur Käufer und Investoren Zugang. Tee wird serviert. Hallstatt-Town ist das Endergebnis von der Zusammenarbeit zwischen Österreich und China, weil Mimetus hat im Rahmen von bilateralen wirtschaftlichen und kulturellen Austausch dieses Projekt ermöglicht. Möchte ich mich selber korrigieren. Wir waren nicht in der Kirche, sondern in der Halle 1786. Das ist der offizielle Name von dieser Stätte. Das ist in der Tat keine Kirche, weil das hat keine religiöse Funktion. Das ist halt eine Halle. Leben Sie in Bolau oder in Huizhou? Wo wohnen Sie persönlich? Also ich wohne in dem Wohnhaus hier. Tatsächlich als Mitglied des Verwaltungskomitees und Initiator muss man mittendrin leben. So kann man wissen, welche Bedürfnisse die Anwohner haben. Dann kann man sich richtig hineinversetzen und tatsächlich miterleben, wie es dem Anwohner ergeht. Was noch ein bisschen zu fehlen scheint, sind die Geschäftsviertel. Es wurde so geplant, bis zum Jahr 2020 den Bau zu beenden. Jetzt sind wir noch in der Planung, Recherche und Überprüfungsphase und man überlegt sich, dass dieses Geschäftszentrum in Anlehnung an Innsbruck und Burgenland zu gestalten. Unser Ziel ist nicht, das Original eins zu eins zu kopieren, sondern die Kultur im deutschsprachigen Raum China zu präsentieren. Dieses Projekt soll ein Fenster oder eine Plattform sein, um den Chinesen besser über westliche Kultur aufzuklären. Wenn Sie meine Bilder genauer anschauen, ich folge keiner Stilrichtung, ich folge meiner eigenen Stilrichtung. Die liebsten meiner Bilder gebe ich zur Kopie. Chinesen sind perfekt im Kopien. Der Unterschied zwischen unserer Kunst und der chinesischen Kunst ist, dass wir lernen, kreativ zu sein. Das heißt, wir wollen kreativ sein. Chinesen sind sehr gut im Kopieren. Es gehört einfach nicht zu ihrer Mentalität, Fantasie hineinzubringen. Die Chinesen kopieren ein Dorf, nicht weil sie das Dorf haben wollen, sondern eine Attraktion zu haben, um die 400 Häuser hier herum zu verkaufen. Für mich drückt jede Nachbildung ein Interesse und die Neugier am Fremden aus. Eine Kopie macht es möglich, etwas ganz nah bei uns zu haben, in der Hoffnung, wir könnten dazugehören. Die kaufen es nicht, weil es europäisch ist, sie kaufen es, weil es speziell ist, weil es lustig ist, nicht, weil sie jetzt einen europäischen Geist erweckt sehen wollen, auf gar keinen Fall, daran haben Chinesen überhaupt kein Interesse, die wissen sehr gut, was für sie richtig ist und was nicht für sie richtig ist, dazu brauchen die uns überhaupt nicht. Das ist unsere Einbildung, weil wir Deutschen immer gerne lehren. Hier kauft keiner ein Dorf, weil er denkt, er ist in Europa und lernt jetzt europäische Kultur oder sonst was, sondern weil es schön ist, weil es sauber ist, weil vielleicht eine gute Investition ist. Damit hört ihr auch schon das Vermarktungsmodell auf. Zum letzten Mal mache ich mich mit dir auf den Heimweg. Unterwegs treffen wir auf Frau Fan Min. Oh, gut, dass ich dir San Tien. Ich bin erst seit 2-3 Tagen hier und ich stamme aus dem Dorf Jimadi. Hier arbeite ich als Busfrau mit 26 Kollegen, die auch aus dem Dorf stammen. Fan Min ist vielleicht 50 Jahre alt. Sie trägt wie der Gärtner eine mintgrüne Uniform und schiebt eine Schubkarre mit Abfallsäcken zu einer Müllhalde. Früher arbeite ich als Fließbandarbeiterin in der Textilfabrik des Kreises, aber die Fabrik wurde dicht gemacht. Dann hat eine Freundin mich weiterempfohlen, hier zu arbeiten. Ich sammle Müll und transportiere auch den Müll. Mit der leeren Schubkarre macht sich Fan Min zurück zur Uferpromenade auf, wo sie mit den bloßen Händen Essensreste aus den Mülleimern befördert. Diese Lebensmittelreste wurden von dem Restaurant hierher gebracht, nicht von den Touristen. Ich habe gefragt, haben Sie keine Handschuhe an? Nein, wir haben keine Handschuhe. Frau Fan ist ungefähr 1,60 Meter groß. Trotz der Anstrengung ist sie gut gelaunt. Mein Sohn hat vor 2 Jahren das Studium abgeschlossen, Ingenieurwissenschaft. Hier ist meine Heimat. Hier haben wir schon eine Wohnung gekauft. Mein Sohn hat auch seine Freundin und möchte auch eine Familie gründen. Wir sind hier in der Heimat. 那您觉得欧洲的话是应该是什么样子呢？ 有没有想过这个？ 没有。 Habe ich nie Gedanken darüber gemacht, wie Europa aussehen soll. Ich gucke selten Fernsehen. Okay, ich bin Europäer. Wie findet sie, wie ich aussehe? Also was unterscheidet mich? Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass du ein Ausländer bist. Aber ob du aus Europa kommst, das kann ich nicht beurteilen. Über dem Dorf ziehen dunkle Wolken zusammen. Am Abend sitze ich mit Lee im Hotelzimmer. Blitze im Himmel, es regnet. Zum Abschied spendiert Lee eine Flasche Pflaumenwein. Also deine Definition für Shenzhai ist, man spielt dabei und kann auch eigene Kreationen hinzufügen. Aber der Shenzhai-Begriff für die Chinesen ist wirklich abwertend. Shenzhai ist ein chinesischer Begriff. Die Chinesen haben dafür auch ein eigenes Verständnis oder Meinung dazu. Mag sein, dass du eigene Vorstellungen für Shenzhai hast, aber das ist wie ein chinesisches Kind. Es wurde in China geboren, von den Chinesen, aber es wurde von einem Ausländer so und so interpretiert. Aber das Kind stammt aus China. Eine ziemlich weite Reise nach Europa. Realisation Tim Staffel. Sprecher Patrick Güldenberg und Vanessa Leubel. Mit Li Zheng und Burkhard Eiswald sowie Mitarbeitern, Bewohnern und Besuchern von Hallstatt Town. Pieperspielerin Li Shufei. Ton Jochen Jetzusek. Eine Autorenproduktion im Auftrag von Deutschlandfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg und Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion Tina Klopp.